Übung 14. Hören Sie und markieren Sie die richtige Lösung. Ich heiße Dieter Meier. Ich bin Student. Ich heiße Monika Braun. Ich bin Bibliothekarin. Ich heiße Heinz Diekmann. Ich bin Reporter. Ich heiße Erika Zweig. Ich bin Buchhalterin.